Aufgabe 10. Ein Job im Restaurant. Restaurant am See, guten Tag. Sie sprechen mit Petra Kottke. Guten Tag. Mein Name ist Frederik Meyer. Ich habe eine Frage. Ja, bitte? Ist der Job als Kellner noch frei? Oh, da müssen Sie mit Frau Weißmüller sprechen. Ah, gut. Ist Frau Weißmüller da? Nein, im Moment leider nicht. Können Sie morgen nochmal anrufen? Ja, kein Problem. Vielen Dank. Bitteschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.